Michael Heindl, Wien 23, Josef Kutscher Gasse 18, früher Parkgasse 18, Wohnung von Michael Heindl. Michael Heindl wurde am 29.09.1901 geboren. Er war verheiratet und hatte eine Tochter. Vom Beruf war er Eisenbahner und bis 1934 sozialdemokratischer Funktionär, Gemeinderat, Fürsorgereferent, Zugführer und Sportleiter des Republikanischen Schutzbundes in Liesing. Michael Heindl wurde wegen Betätigung für die KPÖ am 27.11.1943 vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt. Im gleichen Prozess wurde auch sein Bruder Franz Heindl zum Tode verurteilt. Beide wurden am 13.03.1944 im Landesgericht Wien hingerichtet. Aus dem Urteil des Volksgerichtshofs vom 27.11.1943. Die Angeklagten Therese Klostermann, Gebrüder Heindl, Franz Hauer, Franz Anderle und Max Schrems sind dadurch, dass sie bis Ende 1942 als Funktionäre der Kommunistischen Partei versucht haben, die Heimatfront zu ersetzen, der schwer kämpfenden Front in den Rücken gefallen. Solche Taten können nur mit dem Tode gesühnt werden. Der nationalsozialistische Staat würde sich selbst aufgeben, wenn er Menschen, die noch im vierten Kriegsjahr bewusst für den Kommunismus arbeiteten, nicht endgültig aus der deutschen Volksgemeinschaft ausschließen würde. Am 13. März 1944 wurden die Gebrüder Franz und Michael Heindl mittels Guillotine im Hinrichtungsraum des Wiener Landesgerichts hingerichtet. Gemeinsam mit den Brüdern wurden an diesem Tag 14 weitere Widerstandskämpfer vom NS-Regime ermordet. Darunter ihre Mitangeklagten Franz Anderle, Franz Hauer und Therese Klostermann. Der sechste Angeklagte, Max Schrems, wurde am 7. April 1944 geköpft. Die beiden Brüder wurden nicht nur gemeinsam verhaftet, verurteilt, hingerichtet, sie wurden auch im selben Jahr bestattet, in der Schachtgräberanlage der Gruppe 40, Reihe 24, Grab 204 des Wiener Zentralfriedhofes. Nach den Brüdern Heindl wurde eine Gasse in Liesing benannt.